Den levitischen Priestern, dem ganzen Stamme Levi, soll kein Landanteil noch Erbbesitz zufallen, wie dem übrigen Israel, von den Feueropfern Jahwes und von dem, was ihm zu eigen gehört, sollen sie sich ernähren. Erbbesitz aber soll er nicht haben inmitten seiner Volksgenossen, Jahwe ist sein Erbbesitz, wie er ihm verheißen hat. Und dies ist das Recht, das die Priester gegenüber dem Volke, gegenüber denen haben sollen, welche ein Opfer, sei es ein Rind oder ein Schaf, schlachten, man hat davon dem Priester das Vorderbein, die beiden Kinnbacken und den Magen zu geben. Das Vorzüglichste von deinem Getreide, Most und Öl, sowie das Vorzüglichste von der Schur deiner Schafe hast du ihm zu geben. Denn ihn hat Jahwe, dein Gott, aus allen deinen Stämmen erwählt, dass er und seine Söhne allezeit im Namen Jahwes priesterlichen Dienst tun. Wenn nun ein Levit aus irgendeiner deiner Ortschaften in ganz Israel, wo selbst er sich als Fremdling aufhält, an die Stätte kommt, die Jahwe erwählt hat, und er kann ganz nach seinem Belieben kommen. So darf er im Namen Jahwes, seines Gottes, priesterlichen Dienst tun, so gut wie alle seine Brüder, die Leviten, die dort im Dienste Jahwe stehen. Zu gleichen Teilen sollen sie die dortigen Einkünfte genießen, abgesehen von dem, was einer aus dem Verkauf väterlichen Vermögens löst. Wenn du in das Land hineinkommst, das dir Jahwe, dein Gott, gibt, sollst du die Gräuel jener Völker nicht nachahmen lernen. Es soll sich unter dir niemand finden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, niemand, der Wahrsagerei oder Zeichendeuterei oder geheime Künste oder Zauberei treibt, auch niemand, der Bannungen vornimmt oder einen Totenbeschwörer oder Wahrsagegeist befragt oder sich an die Toten wendet. Denn ein jeder, der solches treibt, ist Jahwe ein Gräuel, und um dieser Gräuel willen rottet sie Jahwe, dein Gott, vor dir aus. Du sollst dich ganz und gar, nur an Jahwe, deinen Gott, halten. Denn diese Völker, die du vertreibst, hören auf Zeichendeuter und Wahrsager, dir aber gestattet Jahwe, dein Gott, derartiges nicht. Einen Propheten wird dir je und je Jahwe, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Volksgenossen, erstehen lassen, wie ich einer bin, auf den sollt ihr hören. So wird ganz in Erfüllung gehen, was du von Jahwe, deinem Gott, am Tage der Versammlung am Horeb erbeten hast, als du sprachst, ich möchte die Stimme Jahwes, meines Gottes, nicht weiter hören und dieses große Feuer nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Damals sagte mir Jahwe, sie haben recht mit ihrem Wunsche. Einen Propheten will ich ihnen je und je aus der Zahl ihrer Volksgenossen erstehen lassen, wie du einer bist. Dem will ich meine Worte in den Mund legen, und er soll ihnen alles verkündigen, was ich ihm auftragen werde. Und wenn jemand nicht auf meine Worte, die er in meinem Namen verkünden wird, hören sollte, den werde ich zur Rechenschaft ziehen. Aber der Prophet, der sich vermessen sollte, in meinem Namen etwas zu verkünden, dessen Verkündigung ich ihm nicht aufgetragen habe, oder der im Namen anderer Götter reden sollte, ein solcher Prophet muss sterben. Und falls du bei dir denken solltest, wie sollen wir erkennen, dass Jahwe etwas nicht geredet hat? So wisse, wenn ein Prophet im Namen Jahwes redet und der Spruch sich nicht erfüllt und nicht eintrifft, so ist das ein solches Wort, das Jahwe nicht gesprochen hat. In Vermessenheit hat es der Prophet gesprochen, du brauchst dich nicht davor zu fürchten.